Schnitte aus ganz Bayern. Besonders in Erinnerung geblieben ist uns er, die im März vor 20 Jahren in der Münchner Reithalle gespielt haben. Gleich mit ihrem Debüt Moon Safari von 1998 landeten er einen Millionenerfolg und das Album wird in vielen Listen zu den besten Platten der 90er Jahre gezählt. Es folgten The Virgin Suicides und 1000 Hertz Legend und 2004 kam mit Talkie Walkie das dritte Album raus und das führte sie zu diesem Konzert in München in der Reithalle, wo die beiden Musiker ein tolles Konzert ablieferten, für das sie vom Publikum ordentlich gefeiert wurden. Und diesen Zündfunk-Mitschnitt mit viel Easy Listening, Electronica und Pop-Perlen wie Cherry Blossom Girl, Kelly Watch the Stars oder Sexy Boy hört ihr gleich. Aber die beiden Musiker hinterher, Nicolas Gaudin und Jean-Benoît Dunkel, erzählen uns erstmal, wie alles begann im Pariser Vorort Versailles. Orange. Unsere erste Band hieß Orange, sowas wie Bowie beeinflusster Pop. Unser Sound war sehr krachig. Wir haben nur Kassetten aufgenommen. Aber keine Plattenfirma wollte uns. Wir sangen eben Englisch, aber kein Label würde eine französische Band unter Vertrag nehmen, die Englisch singt. Das ist Engländern und Amerikanern vorbehalten. Source Records waren die einzigen, das Sublabel von Virgin France. Sonst wollte niemand was von uns hören. Kein Wunder, als Rockband ist es einfach schwierig. Rockmusik ist was Amerikanisches. It was very funny because we were doing some work with Alex Goffin all the time, you know. Lustig war es aber schon. Ich meine, Alex Goffin, einer der großen Produzenten in der französischen Szene von heute, war auch in unserer damaligen Band. Alex war Bassist. Ja, wir hatten damals nur Tape-Decks und was herauskam, das waren irgendwelche Windgeräusche. Alex war unser bester Musiker. Ja, und mit Etienne de Crécy, dem Mann hinter der Super Discount Compilation und hinter Motorbass, waren wir gemeinsam auf der Schule. Ja, man kann eh sagen, 70% der sogenannten französischen Dance-Szene kommen eigentlich aus Versailles. Etienne de Crécy war at school with him. Yeah, also in Versailles. You can say that 70% came from Versailles. Was mal zur Crème de la Crème der französischen Elektronikerszene wurde, kennt sich also zum Teil von der Schule in Versailles und von ersten Bands dort, die aber alle scheiterten, weil sie Rock machten. So kam nicht nur Daft Punk, sondern auch eher zur elektronischen Musik. Hier ist ihr Konzertmitschnitt vom 2. März 2004 in der Münchner Reithalle. Es geht los mit Venus, dann J'ai dormi sous l'eau, Cherry Blossom Girl und Alpha Beta Gaga. Viel Spaß wünscht Flo Scheirer. Thank you. How do you do? Cool. Now, if you're a man to kiss your girlfriend, and if you are a girl, it's a moment to kiss your boyfriend too. Der Zündfunk auf Bayern 2 mit einem Konzertmitschnitt von Air vom 2. März 2004. Gerade gehört noch Alpha Beta Gaga und jetzt geht's weiter mit den Songs Remember, Surfing on a Rocket und Run. Surfing on a rocket. Oh, so warm now. I think we feel so well together tonight. That's the time for some caress song. You know, this next song is speaking about being in bed with a girl, and the girl is caressing your tape. Holy girl, don't get up for raining. Stay with me, I feel sad when you run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Save the time by lying on my chest. Don't get up, I feel sad when you run. Thank you. Er live in der Münchner Reithalle am 2. März 2004 hier im Zündfunk auf Bayern 2. Gerade noch gehört Run, jetzt geht's weiter mit den Songs Kelly Watch the Stars und La Femme d'Argent. der Zündfunk auf Bayern 2 mit Air, live aufgenommen am 2. März 2004 in der Münchner Reithalle. Und natürlich fehlt jetzt noch ihr Hit Sexy Boy von ihrem Debüt Moon Safari, von dem Air zum 25-jährigen heuer eine Jubiläumsedition veröffentlicht haben mit besonderen Aufnahmen. Aber diese Aufnahme von Sexy Boy live in München, die gibt's nur hier im Zündfunk. Die ganze Sendung könnt ihr wie immer eine Woche nachhören in der BR Radio App und im Internet. Und eine Playlist gibt's auf bayern2.de Zündfunk. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Flo Scheirer. you very much. Bayern 2 Zündfunk präsentiert. An manchen Tagen will ich sterben, von den anderen lieber nicht. Endless Wellness am Mittwoch, den 16. Oktober in der Mofferthalle in München. In der Psychologie heute haben's erzählt. Voll guter Psychologie. Die österreichischen Nackerbazis haben mit ihrem Debüt Was für ein Glück die ganze Zündfunk-Redaktion begeistert. Ich glaube, das ist auch eine der Dinge, die ich so liebe und schätze an dem Album, dass es nicht nur unser Debütalbum ist, sondern auch ein Dokument über das Suchen und Finden unseres Sounds. Und den Sound, den haben sie gefunden. Endless Wellness, live, am Mittwoch, den 16. Oktober in der Mofferthalle in München. Präsentiert vom Zündfunk. Nach den Nachrichten geht es hier auf Bayern 2 weiter mit dem Bayern 2 Salon. Bayern 2. Grenzenlos hören. Nachrichten.